Kapitel 2, Aufgabe 22a. Bauen für die Zukunft. Hören Sie den Text und vergleichen Sie ihn mit der Fassung im Buch. Der Text im Buch enthält gegenüber dem Hörtext 5 falsche Informationen. Korrigieren Sie die Angaben. In Europa entfallen auf Privathaushalte, Unternehmen und öffentliche Gebäude etwa 40% des gesamten Energieverbrauchs und damit mehr als auf die Bereiche Industrie, 32%, und Transport, 28%. Da Europa stark daran gelegen ist, seinen Energieverbrauch zu senken und seine CO2-Bilanz zu verbessern, wurde der Gebäudesanierung oberste Priorität eingeräumt. Bereits in den kommenden Jahren steht die Sanierung unzähliger Häuser an, und nach dem Inkrafttreten strengerer EU-Richtlinien 2020 wird die Zahl der Neubauten und Gebäuderenovierungen in die Millionen gehen. Die Patentanmeldungen, die auf grüne Bautechnologien gerichtet sind, haben sich innerhalb von gut 10 Jahren verdreifacht.